in Bayern, wo die Zeit stehen geblieben ist. Es gibt eine Stadt namens Bamberg, die eine Geschichte zu erfüllen hat. Zu erfüllen. Oh. Die gepflasterten Straßen und farbenfrohen Gebäude so großartig. Oh, die Erinnerungen an Bamberg, sie werden für immer stehen. Stehen, stehen, stehen. Oh, Bamberg, wie du meine Seele fesselst. Jede Ecke, jede Gasse erzählt eine Geschichte. Von der alten Kathedrale bis zur charmanten Altstadt. Oh, die Erinnerung an Bamberg, sie werden mich nie im Stich lassen. In Bayerns, wo die Zeit stehen geblieben ist. Es gibt eine Stadt namens Bamberg, die eine Geschichte zu erfüllen hat. Die gepflasterten Straßen und farbenfrohen Gebäude, so großartig. Oh, die Erinnerungen an Bamberg, sie werden für immer stehen. Stehen, stehen, stehen. Oh, Bamberg, wie du meine Seele. Jede Ecke, jede Gasse erzählt eine Geschichte. Von der alten Kathedrale bis zur charmanten Altstadt. Oh, die Erinnerung an Bamberg, sie werden mich nie im Stich lassen. Zeit stehen geblieben ist. Es gibt eine Stadt namens Bamberg, die eine Geschichte zu erfüllen hat. Zu erfüllen, oh. Die gepflasterten Straßen und farbenfrohen Gebäude, so großartig. Oh, die Erinnerungen an Bamberg, sie werden für immer stehen. Stehen, stehen, stehen. Oh, Bamberg, wie du meine Seele fesselst. Gasse erzählt eine Geschichte. Von der alten Kathedrale bis zur charmanten Altstadt. Durch die Kopfsteinpflaster Straßen schlendern, in einer Stadt, die sich wie ein Traum anfühlt. Jede Ecke eine unerzählte Geschichte, Bamberg, wo sich Geschichte abspielt. Oh, Bamberg, du stiehlst mir das Herz. Mit deinem Charme und deiner Schönheit wächst du in mir den Wunsch zu bleiben. Der Fluss fließt und spiegelt deine Gnade wider. Ein Bilderbuchort. Deiner Schönheit wächst du in mir den Wunsch zu bleiben. von Bamberg, wo das Leben mich verführt. Die alten Gebäude erzählen Geschichten von früher. Die kleinen Gassen und der Duft von Kaffee und Brot, hier wo ich meine Wurzeln hab weltweit. Die Straßen von Bamberg, ein Zuhause für mich, oh, wo ich tanze und singe, mich lebendig fühle, mich lebendig. Die Straßen von Bamberg, mein Herz schlägt hier, oh. Ja, Bamberg ist mein Zuhause. Yeah.